Vor einiger Zeit strich die französische Regierung das Wort ersatzlos aus der Verfassung. Das Gleiche fordern das Deutsche Institut für Menschenrechte, die Linke und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, ISD, seit mindestens einem Jahrzehnt auch für die deutsche Verfassung. In jedem Fall ist mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch festzuhalten, der Begriff Rasse ist vor allem deshalb problematisch, weil jedes Substantiv, das wir in einem Satz verwenden, immer die Präsupposition, also die Vorannahme mitbringt, dass das, was da benannt wird, auch tatsächlich existiert. Und wenn das nicht der Fall ist, wie bei dem Wort Rasse, dann wird es schwer, die Sätze zu interpretieren. Indem wir sagen, kein Mensch darf wegen seiner Rasse diskriminiert werden, sagen wir auch, dass es so etwas wie Rasse gibt. Und das ist natürlich ein Problem. Die afroamerikanischen Autorinnen Barbara und Karen Fields bieten für das Verhältnis von Hautfarbe zu Rassismus folgende Analogie an. Rasse verhält sich zu Rassismus wie Hexerei zu Hexenverfolgung. Die Hexerei ist eine Erfindung, um eine Gruppe Menschen zu Antagonisten zu machen. Die Auswirkungen dieser Erfindung sind jedoch echt und brutal. Zugleich werden rassistische Begründungen zur Selbstentlastung genutzt. Sie verwandeln Rassismus, also etwas, das der Diskriminierende tut, in Hautfarbe, also etwas, was der Diskriminierte ist. Auf den ersten Blick ergibt der Satz, die Person wurde wegen ihrer Hautfarbe abgewertet, scheinbar Sinn. Er ist jedoch falsch. Die Person wurde abgewertet aufgrund von Rassismus. Es handelt sich um einen tief verinnerlichten Taschenspielertrick, der erst durch die bis dahin erzählten Narrative über Rasse möglich wird. Und damit eines der brutalsten Märchen für Erwachsene überhaupt. Das MFE von den blutrünstigen Juden. Im Jahr 1144 wurde in der englischen Stadt Norwich ein kleiner Junge namens William tot im Wald gefunden, sein Körper verstümmelt, kein Täter in Sicht. Die christliche Bevölkerung gab den Juden, die in Norwich in einer relativ großen Gemeinde lebten, die Schuld. Obwohl die Anschuldigungen versandeten, weil die lokale Regierung nichts nachweisen konnte und die vorgebrachten Indizien unbrauchbar waren, war dies die erste dokumentierte antisemitische Unterstellung von Ritualmorden. Und damit ein Schmetterlingsflügelschlag, welcher bis heute in den Verschwörungstheorien von einer kinderbluttrinkenden jüdischen Geheimelite nachhallt. Aber wie schaffte es ausgerechnet dieses Gerücht bis in unsere Gegenwart?